Agenda ist ein frisch gestarteter Podcast zum Thema Politik. Wir sind eine engagierte Jugendgruppe im Alter zwischen 16 und 20 und haben uns vorgenommen, uns mit dem Thema Politik auch ein bisschen an die Öffentlichkeit zu wenden und sahen dadurch das Thema möglichst gut dargestellt durchs Internet. Dadurch wenden wir uns an euch und hoffen, dass ihr euch damit ansprechen werdet und dass ihr das weiterhin verfolgen werdet. Jo, wir sind auch weiter in unserer Freizeit politisch aktiv, verfolgen die Politik und haben uns jetzt spontan getroffen, um zu podcasten, weil wir Podcasts ein total klasse Medium finden, da uns Möglichkeiten gegeben werden, die ganze Welt sozusagen zu erreichen. Manchmal wird sich's vielleicht auch um politische Themen in unserem Bereich drehen. Also wir kommen aus Hof, vielleicht kennt das ja jemand, ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht, ja. Das liegt in Bayern ganz oben im Norden, also in Franken, knapp vor der sächsischen Grenze, 20 Kilometer so, ja, und ungefähr 10, 15 Kilometer zur tschechischen Grenze. Und ja, es ist leider eine aussterbende Region, weil die Einwohnerzahlen gehen herunter, aber wir sind eigentlich ganz zuversichtlich und hoffen doch, dass wir auch mit Hilfe des Podcasts auf der politischen Ebene etwas bewirken können, was dann der ganzen Stadt und der Region zugutekommt. Für diesen Podcast haben wir uns Künstlernamen zugelegt, das ist besser im Internet, jeder weiß das. Und ich fände es ganz gut, wenn sich jeder erstmal vorstellen würde, also fangen wir mal an. Mein Name ist Doktor. Ich bin Anero. Ich bin Betty. Und ich bin Sixtus. Wir wollten diese erste Episode unter das Thema Jugendliche und deren Interesse für Politik stellen. Wir haben festgestellt, dass in unserer Altersgruppe, das bedeutet 16 bis 20, unheimlich wenig Interesse für Politik und Wirtschaft besteht und wollten einfach Leute aufrütteln, sich dafür zu interessieren und mal weg von der Glotze, sich dafür zu engagieren. Jo, also halt einfach, ich finde es ziemlich interessant. Ich verfolge noch nicht so lange die Politik, aber seitdem ich das verfolge, ich verfolge es auch nicht aktiv, dass ich jetzt jeden Tag unbedingt die Zeitung aufmache und nicht mehr leben könnte ohne Zeitung. Aber ich verfolge es so eher sekundär, aber ich finde es total interessant, was da passiert. Und meine Meinung ist auch, dass jeder sich dafür interessieren sollte, weil es ist immer praktisch. Man kann klasse drüber diskutieren, man kann was sagen und ja, sei es auch nur die Zeitung, die man ab und zu mal aufschlägt, da kann jeder sehr viele Informationen rausziehen, sei es auch, wenn der Hasenzüchterverein das und jenes gemacht hat, es kann immer wieder nützlich sein. Und ja, Nero. Ich wurde schon ziemlich jung mit Politik konfrontiert, mit 8, 9 Jahren oder so. Und habe es also in meinem Leben immer gut gefunden, mich mit Politik zu konfrontieren, weil es eben mein tägliches Leben beeinflusst hat quasi. Da es ja eigentlich jeden in Deutschland bzw. in unserer Region auch angeht. Meine Frage war eben persönlich, was ich mir immer gestellt habe, warum sich so wenige Jugendliche für Politik, also nicht für Politik interessieren. Meine Antwort persönlich wäre eben gewesen, dass einige gedacht haben, sie könnten sich alleine nicht dagegen dafür einsetzen oder keine Ahnung, halt würden nicht dagegen ankommen, gegen die große Macht der Politiker, ja. Ja, genau, so habe ich mir das eben gedacht. Und ja, also ich persönlich finde es auch ziemlich schade und zu Sixtus Aussage wollte ich nochmal sagen, dass ich persönlich mich jetzt eigentlich schon radikaler für Politik interessiere, in dem Sinne, dass ich mir eigentlich schon öfters Zeitungen kaufe, und zwar eigentlich fast jeden Tag. Ich kaufe mir eigentlich unterschiedliche Zeitungen, um eben auch verschiedene Meinungen mir anhören zu können und auch Wochenberichte, um dann nochmal die allgemeinen Zusammenfassungen lesen zu können. Und ich muss sagen, dass es von Anfang an eigentlich das Interesse muss einfach vorhanden sein, und wenn das nicht da ist, dann klappt das natürlich nicht. Aber wenn man von Anfang an sich einfach nicht dafür einsetzt, überhaupt Interesse erwecken, in einem zu erwecken, dann ist das meines Erachtens eigentlich auch ziemlich sinnlos. Ja, und wir haben jetzt alle mal festgestellt, dass Interesse an Politik notwendig ist, und dass es einem in verschiedenen Lebensbereichen hilft. Jetzt stellt sich halt die Frage, warum sind wir so eine kleine Minderheit, die sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen und die auch bereit sind, Freizeit, was wir auch tun, dafür zu opfern, um sich wirklich mit der Politik auseinanderzusetzen. Mir persönlich ist da ein Gedanke gekommen, und zwar sind es die vielen Subkulturen, die die Jugend beeinträchtigen in der jetzigen Zeit. Dass, es gibt so viele verschiedene Musikgruppen, wie sagt man das? Fashion-Gruppen, nein, ich weiß nicht. Also Bewegungen oder so. Also Bewegungen, die einfach nicht politisch orientiert sind. Im Gegensatz zu den 60ern oder 70ern, wo einfach jeder politisch war, egal in welche Richtung oder welche Orientierung er hatte. Es war einfach jeder irgendwie politisch interessiert. Und das hat man jetzt eben durch diese ganzen Subkulturen wie Hip-Hop oder Metal, Hardcore, was auch immer da ist. Das gibt's einfach nicht mehr. Und das ist einfach ein Fehler der Wirtschaft, der Industrie, ich weiß es nicht genau, aber das Interesse ist einfach überhaupt nicht mehr da durch diese verschiedenen Interessen, die Jugendliche haben. Ja? Also ich finde, man sollte es nicht auf die theoretisch, also Subkulturen schieben, da ich sage selber, dass Musik oder allgemein eben diese Sachen einen großen Einfluss auf die Jugend hat, auch auf mich selbst. Aber wenn ich jetzt Leute sehe, die sagen, oh, ich höre jetzt halt Punk, deswegen bin ich jetzt halt hier ein großer Punk und bin links und was auch ich was. Da bin ich total, komme ich nicht mit klar. Also wenn sich jemand nicht damit auseinandersetzt, dann hat er auch eigentlich meiner Meinung nach nichts in dem Bereich Politik zu suchen, weil er einfach eben sich nicht genug damit auseinandersetzt. Deswegen, wenn man wirklich sich politisch engagiert, dann sollte man sich auch wirklich damit auseinandersetzen. Doc? Man hat halt leider durch diese ganze Vielfalt von verschiedenen Gruppen, wie Petit schon sagte, sei es jetzt durch Musik, sei es durch die Eltern, sei es durch verschiedene Freunde, die Einfluss auf einen ausüben, man hat einfach eine verdammt große Bandbreite an Möglichkeiten, wie man sich orientiert. Ich glaube, dass es absolut irrelevant ist, was man für eine Musik hört. Vielmehr hängt das ganze, die ganze Freizeitgestaltung mit der politischen Aktivität zusammen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die Möglichkeit, die wir heutzutage in unserer heutigen Gesellschaft haben, sei es jetzt beispielsweise, sich vor einen PC zu setzen, vor einen Fernseher oder vor irgendein anderes Medium oder auch gerne sich mal mit Freunden zu treffen, diese Möglichkeiten werden eben heutzutage viel mehr wahrgenommen, als sich wirklich am Fernseher oder am PC oder mit dem Freund sich mit Themen zu beschäftigen, die, sag ich mal, über Counter-Strike und irgendwelche Frauen hinausgehen. Und das ist halt eben ein großes Problem, weil die Leute sich anders als durch diese Medien nicht wirklich weiterbilden können. Wir sehen diese Lage heute in unserer Stadt, in unserer Umgebung, in der wir einfach keine Gesprächspartner finden, außer dieser Gruppe, zu der wir Gott sei Dank gekommen sind und mit denen man sich wirklich unterhalten kann und die auch wirklich dieses notwendige Interesse aufbringen. Nero? Ja, also ich denke aber auch, der einfache Mann auf der Straße oder der einfache Jugendliche auf, keine Ahnung, im Park oder so, und der hält sich bestimmt auf irgendeiner Weise über Politik und auch wenn es unbewusst ist, eben wie es ihnen sozial schlecht geht oder eben besser oder irgendwas. Und deswegen, richtig, warum sich der Nachbar das dickere Auto leisten kann, also als man selbst. Freilich ist es halt letztendlich die Umstände. Und auch wenn man nicht jetzt speziell sich darüber Rechenschaft abgibt, dass es Politik ist, was man sich jetzt eigentlich, worüber sich man den Kopf zerbricht, aber trotzdem kann man halt hier schon mal ansetzen. Aber das passiert halt eben nicht. Also ich finde, dass Politik ist eigentlich das Leben oder halt beeinflusst unser Leben, unser aller Leben. Und dass, wenn man sich jetzt sagt, oh, das ist mir egal, was jetzt da gerade passiert, dann lässt man alles mit sich geschehen und macht einfach nichts. Und das ist eigentlich warum ist man so passiv und so? Also der Begriff politisches Leben oder Leben in der Politik sollte damit jetzt auch noch mit einfließen, bestimmt. Wie du schon sagtest, das Leben beeinflusst, die Politik beeinflusst eigentlich das ganze Leben. Ich meine, es ist eigentlich fast alles Politik. Der Preis, diverser Sachen, die man sich kauft, abgesehen, also eben durch die Wirtschaft. Die Erziehung, die Schule, es ist alles irgendwie politisch bedingt und es haben auch Leute ihre Ansichten, die sie versuchen weiter zu vermitteln, aber es gibt eben diverse Jugendliche, eigentlich eine riesengroße Zahl an Jugendlichen, die sich eigentlich überhaupt nicht mit dieser Materie beschäftigen und deswegen ist es eigentlich auch ein Trauerspiel, dass sich eben diese Jugendlichen da kaum beteiligen. Woher willst du wissen, dass sie sich nicht damit beschäftigen? Also es kann ja sein, dass sie sich dann mit ihren Freunden im Park treffen oder so, oder auch nicht, oder einfach nur ihre Gedanken darüber machen, wie zum Beispiel, warum kostet die Hose jetzt 5 Euro mehr als damals, oder warum habe ich schlechtere Schulbücher als damals und lauter so Sachen. Ich finde, es ist einfach dass ein Problem der Jugendlichen mit ihren Problemen mit der, also von der, also die sie mit der Politik oder Wirtschaft haben, an die Gesellschaft zu treten. Und ich finde, da könnten einige Menschen einen großen Beitrag zu leisten und ich hoffe, dass das auch wir schaffen könnten. Wie du es gerade sagtest, das mit den Preisen zum Beispiel, das ist so ein Thema, das bekommt man tagtäglich mit, dass es Jugendliche gibt, die regen sich dann eben Minuten über gewisse Sachen auf. Aber dann ist es einfach weg, es wird nicht nachgehakt. Es ist ein Thema, das passiert einige Minuten, wenn überhaupt, wo sich darüber beklagt wird, aber es wird kein Lösungsweg gesucht. Und es wird nicht nachgefragt, warum? Ja, es findet keine Erforschung statt, sonst gäbe es doch lauter Demonstrationen eben. Ich meine, wenn du dafür sorgen würdest, dass eben die Textilien, die hier in Deutschland verkauft werden, aus armen Ländern wie Bangladesch oder China, sonst irgendwas, eben nicht mehr daraus transportiert werden, dann gäbe es doch hier öffentliche Demonstrationen, dann würde ich doch sehen, dass die Leute sich dafür engagieren. Dann werfe ich aber wieder das Argument ein. Ich glaube, es gibt viele Jugendliche, die wirklich drüber nachdenken, aber eben denken, sie als Einzelne können nichts machen. Ich glaube kaum, dass die dann sagen so, hey, findest du nicht auch, die Hose ist 5 Euro zu teuer, komm, gehen wir auf die Straße. Und das denke ich eben. Ist absolut wahrscheinlich. Das Problem ist nur, wenn sowas nicht vorkommen würde, dann gäbe es überhaupt keine Demonstration, weil Jugendliche schließlich irgendwann zu Erwachsenen werden und reift dieser Grundgedanke des Protestes nicht als Jugendlicher heran, so wird er auch nicht spontan als Erwachsener aufkeimen mit dem Eintritt ins 18. Lebensjahr. Es ist ein Prozess, den man durchmacht, mit dem man sich auseinandersetzen muss und den man letztendlich irgendwann zu der Vollendung bringt, dass man entweder in die Politik wirklich geht und sich da wirklich als Politiker engagiert. Oder sein ganzes Leben einfach eben gar nichts macht. Richtig. Oder einfach nur wählen geht. Wobei auch das ein sehr Problem vermindert ist, eben mittlerweile richtig vorkommt. Ja, das sehe ich genauso. Also entweder man engagiert sich schon von vornherein daran, aber ich denke mal, wenn jetzt eben dieser Jugendliche sagt, hey, meine Hose ist jetzt schon 20 Euro teurer geworden oder eben 5 Euro, und dann sieht er in seiner Stadt, oh, wir haben ja eine Demonstration gegen eben dieses Gesetz, dass es eben 5 Euro teurer war. Jetzt als Beispiel. Dann bin ich mir sicher, dass er sich an der Demonstration beteiligt. Sixus. Ja, das war eigentlich keine Meldung, aber ich finde auch, dass verschiedene Faktoren auch einspielen. Also der Vergleich mit der Hose ist vielleicht... Da spielt auch die Wirtschaft mit rein, aber ja, die Wirtschaft ist, die wir nicht ist unbedingt abschätzen können. Die Wirtschaft ist ja auch kontrolliert durch Politik und ich finde auch, dass jeder Mensch sich irgendwann für Politik interessiert. Also die Erfahrung habe ich gemacht, also es gibt keinen, der sich sagt, nö, das, was ist denn das, hä? Es hat jeder schon mal irgendwas gehört von Politik und jeder diskutiert drüber und es sollte auch jeder seinen Weg finden, wie er zur Politik kommt. Unser Problem ist allerdings, dass wir vom Weg, sich einfach nur für Politik zu interessieren und sich gelegentliche Gedanken dazu zu machen, bis zum Weg, bis zum letztendlichen Ziel, da wirklich Unternehmungen zu machen, sich zu hinterfragen, warum ist dieses ganze Problem, das ich habe, so beschaffen, wie es ist? Warum ist diese Hose, wenn wir jetzt schon mal davon reden, um so viel teurer als in anderen Ländern? Was läuft hier bei uns falsch? Und das Problem hier ist halt eben von dem, was wir merken, dass wir halt leider keine Ansprechpartner haben, um darüber zu diskutieren. Die Jugendlichen, die fragen ihre Mutter, hey Mama, sag mal, was ist denn das? Warum ist das teurer? Und die Mama sagt meistens, weil die Politik das so sagt. Und weil es die Mama sagt, ist es in Ordnung. Die wenigsten setzen sich dann vor den Computer und spielen nicht CS, sondern machen Wikipedia auf und fangen dann an zu recherchieren und überlegen sich wirklich, was ist dann der wirkliche Faktor für diesen Preis? Was spielt da wirklich ein? Wir kommen aber, glaube ich, ein bisschen vom Thema ab. Das kann vielleicht sein, aber abschweifen ist gut. Also wir haben uns jetzt kein festes Thema so richtig festgesetzt, aber... Richtig, das wird sich hoffentlich im Verlauf noch ein bisschen festigen. Wie gesagt, das Beispiel war jetzt eher wirtschaftlich bedingt und deswegen haben wir da jetzt nicht allzu viel... Ja, aber ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass wir uns für Politik interessieren. Eben Leute suchen, die sich auch für Politik interessieren und das nicht nur in unserer Region, sondern auch eben deutschlandweit, die uns ihre, sagen wir mal, Probleme melden und wir vielleicht in der Gruppe, also vielleicht auch mal mehr als diese vier Mann hier drüber diskutieren können, beziehungsweise bereden können und vielleicht sogar den einzelnen Menschen helfen können, oder? Wir möchten nur ganz kurz einwerfen, dass wir uns absichtlich nur in so einer kleinen Zahl eben zusammenfinden, damit das Ganze auch auf einer zivilisierten Weise und organisiert abläuft. Wir sind natürlich eine größere Gruppe und werden auch gelegentlich die Mitglieder der Debatten und Diskussionen eben erweitern bzw. austauschen. Sixtus? Ja, ich wollte weitergehen auf die Frage, was kann der Otto-Normalverbraucher, wieder Wirtschaft, eigentlich tun, um Politik zu beeinflussen? Was fallen uns da für Möglichkeiten an? Also mir fällt als aller wichtigste Möglichkeit ein, Wahlen. Geht wählen, Leute. Weil wenn jemand nicht wählen geht und sich dann aufricht, dass was so und so ist und das ihm gar nicht in Kram passt, und es hat die Partei beschlossen, die ihm einfach nicht gefällt, warum hat er nicht die andere gewählt? Warum? Oder warum hat er überhaupt nicht gewählt? Warum ist die Partei in der Macht? Genau, jede Stimme ist wichtig, auch wenn es eine Riesenübermacht gibt von denen, die immer gewählt werden. Das ist eine von 81 Millionen. Richtig, aber stell dir vor, es geht keiner wählen, was passiert dann? Wir sehen es hier nicht allein. Wir sehen es hier eben in unserer Stadt, ein Beispiel. Wir haben eine Einwohnerzahl von ca. 50.000 Menschen, davon sind 37.500 Menschen berechtigt zu wählen. Und es gab bei den Stadtratswahlen, bei den Kommunalwahlen hier in Bayern eben eine Wahlbeteiligung von 44,4%, was sehr miserabel ist. Und wir haben auch uns ein bisschen umgehört und die meisten Leute, die eben nicht wählen gegangen sind, haben mit dem Kommentar eben ihre Entscheidung bestätigt, indem sie gesagt haben, sie wussten nicht, was sie wählen sollten. Dann meiner Meinung nach sollte man lieber eine kleine Oppositionspartei, die beispielsweise auch nur sich für den Umwelt oder für die Natur oder sonst irgendetwas anderes beschäftigt oder sich dafür einsetzt, lieber sollte man solche unterstützen, als dass man eben denen, die eh schon so viele Stimmen haben, dass sie die Stimmen, die man ihnen eben dadurch, dass man nicht wählen geht, noch gibt, eben schädigen. Ja, ich geb dir total recht. Also man sollte halt, es gibt nicht die perfekte Partei. Es gibt in jeder Partei gute Leute und natürlich auch schlechte. Das ist überall so. Und das kann man nicht ausschließen. Und deswegen sollte man also die Partei des geringsten Misstrauens oder so halt wählen. Und dann muss man halt den sauren Apfel beißen, aber man hat sich engagiert. Vor allem die Erfahrung. Wir merken es gerade hier in unserer kleinen Sitzung, sage ich mal. Wir sind absolute Anfänger im Podcasten und wir haben auch noch nicht die richtige sag ich mal, Erfahrung und Perfektion in unserem Tun. Trotzdem versuchen wir es und versuchen dadurch auch uns an so viele Menschen zu wenden, dass wir uns eventuell weiterbilden und damit Erfolge einfahren. Nur, wenn man das Ganze aufs Wählen überträgt, wählt jemand nie, dann hat er auch keine Möglichkeit, irgendwie darüber zu urteilen, ob er denn die richtige Wahl getroffen hat, dadurch, dass er nicht wählen gegangen ist, oder ob er ganz einfach was anderes hätte wählen können und es nicht getan hat und sich dann wiederum beklagt, warum es zum Teufel denn so schlecht ist. Wir haben in unserer Demokratie im Grundgesetz einen Artikel, der besagt, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Damit ist aber gemeint, dass die Leute, die wählen gehen, eben als das Volk, diejenigen Parteien, die sie unterstützen, eben das Volk vertritt. Das heißt, wenn man nicht wählen geht, dann lässt man auch niemanden für sich reden. Das heißt, man unterstützt einfach die wahrscheinlich einem die wenigste Zusage gibt. Das heißt, wenn man nicht wählen geht, ist es eigentlich schon mal ein Hauptfaktor, weswegen man eben nicht vertreten wird. Ich würde jetzt einfach mal sagen, auf den Punkt gebracht. Leute, wenn Wahlen bei euch sind, erkundigt euch über die einzelnen Parteien, über deren Programme, über deren Vorsätze. Wenn euch eine Partei besser gefällt als eine andere, dann erkundigt ihr euch noch mehr darüber, weil manchmal sind auch versteckte Pläne dahinter, was man des Öfteren mal gesehen hat in manchen Parteien, dass die noch irgendwelche Hinterprogramme hatten oder so. Erkundigt euch einfach drüber und entscheidet dann, was ihr wählen wollt, weil euer Gedanke zählt halt wirklich und euer Gedanke macht halt auch die Politik quasi, weil das Volk macht die Politik. Bitte. Da gebe ich dir völlig recht und es ist folgendermaßen, man sollte bei Kommunalwahlen vor allem eher darauf schauen, was die einzelnen Personen verlangen und nicht einfach nach Parteien wählen und bei beispielsweise Kommunalwahlen jetzt direkt bei Stadtratswahlen oder sonstigen eben nicht einfach nur das das kategorische Kreuz geben, welches dann eben von oben nach unten die Stimmen vergibt. Sondern man sollte wirklich nur die Leute geben, die man auch kennt beispielsweise, um eben dann, weil man weiß, dass diesejenigen Leute eben einem am ehesten zusagen. Und man sollte vor allem, egal bei welcher Wahl, ob Kommunal- oder Bundesebene, immer darauf achten, was die Personen auch schon das halbe Jahr vor der Wahl gemacht haben und nicht einfach nur das halbe Jahr davor, wo sie ihre Versprechungen abgeben. Ja, zu den Leuten, die man kennt, da hat man auch den Vorteil, die kennt man, die kann man auch mal ansprechen. Hey, was hast denn du da gemacht? Also die kann man auch beeinflussen, also mehr oder minder. Ich aber ja. Ja, wahrscheinlich reicht es auch einmal, wenn man anruft und hey, was hast du da jetzt gemacht? Hey, das geht ja mal gar nicht oder irgendwie sowas. Das ist einfach der Vorteil, wenn man interessiert ist und dann kann man auch ein bisschen mit ihm reden, ein bisschen diskutieren. Deswegen ist auch wichtig, dass man ein gewisses Grundwissen hat. Vor allem und Politik aus dem Bekanntenkreis beziehungsweise aus dem engen Freundeskreis wirkt 10-mal größere richtig. Wunder als Kritik von irgendeinem Menschen, der in der Altstadt befragt wird. Ja. Ich denke auch mal, wenn man zum Beispiel jetzt eben in so einer Wahl, wo jeder quasi um jede Stimme kämpft, kann man bestimmt auch mal, also bin ich mir sicher, was man auch selbst erlebt hat, also eben jetzt in der letzten Kommunalwahl, zu diesen einzelnen Leuten hingehen und sagen, hey, was willst du denn überhaupt? Erzähl mir doch mal über dich, was willst du mir erzählen, was machst du? Dann kann man sich das ja alles eben ganz genau einzeln anhören. Es ist natürlich Anspruch Zeit. Es wird einem erzählt, was, wann. Was, genau. Man hat diese Befragung vom einzelnen Individuum überhaupt nicht. Ich meine, das wäre eigentlich sinnvoll, ein Institut zu gründen, welches einfach nur dafür sorgt, die Interessen des Volkes rauszuschneiden und dann müssen sich die Parteien irgendwie einigen, wer jetzt zum Beispiel welchen Punkt übernimmt oder irgend sowas. Aber das wäre jetzt meiner Meinung nach. Wir hatten jetzt in der Kommunalwahl Leute, die einfach durch die Stadt gezogen sind, einzelne Personen und Leuten, die Flyer in die Hand gedrückt haben und Fragen beantwortet haben. So, das finde ich klasse. Ist eine geniale Sache und ich finde, jeder sollte Fragen stellen, weil Fragen bringen Antworten oder ein Und wenn schon irgendwie einer sagt so, keine Ahnung, was ich darauf antworten soll, dann weiß ich schon, der weiß nicht genau, was er will. Aber er bleibt ehrlich. Wenn er jetzt 2 Sekunden auf deine Frage eingeht und dann um einen heißen Brei rumredet, dann weißt du auch, was du von ihm halten sollst. Und wenn er das wiederholt macht, naja, dann hat er wohl keine Ahnung. Es ist halt auch eine Sache, wie gut sie sich verkaufen. Und meiner Meinung nach, jemand, der nicht wählen geht, unterstützt indirekt die Parteien, die ihm auch nicht gefallen. Also halt, er unterstützt auch die Parteien, die sowieso die meisten Stimmen bekommen. Und eine Gegenstimme ist immer wichtig. Also ich rufe jetzt hier nicht auf, um die kleinen Parteien zu unterstützen. Das sollte jeder nach bestem Wissen und Gewissen wählen gehen. Aber ja, es muss halt einfach da sein, dass man sich informiert und dann einfach wählt. Jo. Ich denke, wir wollten allgemein dazu aufrufen, dass alle Menschen wählen gehen sollen. Aber sich vorher erkundigen sollen und auch wirklich, was für sie persönlich am besten ist. Richtig. Das heißt, also im Sinne vom Stammtischwähler, sowas geht eigentlich in unserer jetzigen Zeit überhaupt nicht mehr, meiner Meinung nach. Weil sich die meisten Parteien mittlerweile von von Mitte nach weiter rechts, von links nach Mitte und so weiter und so fort. Eben, es verschiebt sich alles und es ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Und deswegen verändert sich von Zeit zu Zeit einfach auch die Programme, ändern sich viel zu drastisch, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, ich will jetzt die Partei dauerhaft durchgehen. Vor allem, wir haben auch diesen Wechsel von der SPD durch die WASG zur Linken und sowas. Ich meine, wir haben die Parteien spalten sich ja auch. Das ist jetzt nur mein Beispiel, jetzt sowas abgesehen. Ich meine, das können sie auch in anderen Parteien geben, aber ich meine, Stammtisch wählen ist auch keine gute Sache, meiner Meinung nach. Mit Stammtisch wählen sprichst du halt eine gewisse Altersgruppe, sag ich mal, an. Und da ist halt leider wieder das Problem Mensch, weil der Mensch sich, wie es sehr gut bekannt ist und wie jeder am eigenen Leib sicherlich schon erfahren hat, der Mensch, der achtet verdammt gut auf das, was es im wirklichen Moment braucht, was er im Moment braucht, wie es ihm geht, was er alles im jetzigen Moment Gutes hat. Falls er, und wirklich falls es ihm schlechter gehen sollte, dann ist diese Veränderung vom Schlechten, vom Guten zum Schlechten, ist unheimlich schwer. Es fällt ihm auf jeden Fall schwerer, als sich vom Schlechten ins Gute umzugewöhnen. Diese Gewöhnung, die läuft eben unheimlich schwer ab. Und wenn man halt sich gegen diesen Stammtischwähler stellt, wenn man sagt, Leute, hockt euch hin, durchkämmt diese Programme und versucht euch wirklich von Jahr zu Jahr aufs Neue nochmal darauf zu einigen, seid ihr immer noch wirklich einverstanden mit den Punkten, die euch die Partei von letztem Jahr wirklich gezeigt hat? Und vor allem, hat diese Partei, die ihr letztes Jahr gewählt habt, wenn überhaupt, hat die auch wirklich das getan, was sie euch versprochen hat? Stand das, was an der Tagesordnung von der Partei gezeigt wurde, stand es wirklich nicht im geringen oder größeren Gegensatz zu dem, was vielleicht das Interesse des eigenen war, des Einzelnen? Und das ist ein kleiner Aufruf, sich ständig Gedanken zu machen. Viel zu viele Gedanken führen zu Stagnation. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Goethe, der meinte, dass viele Menschen sich das Hirn einfach nur damit zermartern, was die beste Entscheidung für sie wäre, während andere einfach das Schiff besteigen und um die Welt segeln und diese erobern. Es ist vielleicht in der Politik und als einzelner Wähler ein bisschen hochgestochen, aber letztendlich bringt die Masse von verschiedenen Leuten, die sich zusammentun und für ein Ziel kämpfen, auf jeden Fall einen größeren Erfolg als der Einzelne, der sich in verschiedene Gedanken verstrickt und letztendlich darin stagniert. Da kommen wir nochmal auf das, was ich vorhin gesagt habe mit den 60ern und 70ern, dass es da eben diese vielen verschiedenen Gruppierungen gab. Es war bei diesem politischen Interesse, das es eben in dieser Zeit gab, war ja auch eigentlich fast jeder irgendwie politisch engagiert und es gab auch eigentlich fast niemanden, der sich jetzt irgendwie aus der Politik ganz rausgehalten hat, beziehungsweise fast gar eigentlich auch eben dieses Nicht-Wählen und sowas. Ich meine, wenn man sich diese Wahlen von 60 und 70 mal anschaut, das sind Wahlbeteiligungen von über 90%. Ja, ich finde auch, dass vielleicht spielt auch der Faktor mit rein, wir leben jetzt in einem Land, wo seit über 50 Jahren Frieden herrscht. Also es ist eine Situation, die ist echt klasse. Wir haben Frieden, wir haben Demokratie und uns wurde in die Wiege gelegt, dass wir einfach, dass das so ist und wir haben auch noch das Werkzeug an die Hand bekommen. Wir können mitmachen in der Politik, wir können bestimmen, was eigentlich abgehen soll die nächste Legislaturperiode. Richtig, und trotzdem sind so unheimlich wenig Leute darin wirklich engagiert. Vielleicht genau deswegen. Deswegen, das meine ich, dass Leute einfach nicht wissen, wie es anders ist. Wie war es denn damals? Es gab Leute, die haben einfach gesehen, wie es war unter einem totalitären Regime, wie es war in der DDR oder sonst wo. Und die wollen das nicht mehr haben. Und jetzt haben wir halt seit über 50 Jahren, und das sind fast zwei Generationen. 60 schon. Ja. Ja. Sind schon 60. Wenn jetzt Petit auf die 60er und 70er Generation angespielt hat, da war das Wirtschaftswunder, das deutsche Wirtschaftswunder, gerade am Abflauten. Es war die Kuba-Krise, die auf jeden Fall eine große Angst mit hervorgebracht hat. Man wusste wirklich noch, sei es jetzt von Eltern, die es unmittelbar miterlebt hatten, oder von Großeltern, die aber auch nicht in den, was weiß ich, im Jahrgang 80 und so weiter, 80 plus waren, wie es heutzutage ist, wenn man noch das Glück hat, sondern die hatten es wirklich miterlebt. Die wussten von Erzählungen, und zwar von Berichten von Augenzeugen, was denn passieren könnte, sollte denn ein dritter Weltkrieg ausbrechen, wie es denn zur Debatte stand, als Russland und, was heißt die Russland, die UdSSR, ihre Atomraketen auf Kuba stationiert hat. Und genau dasselbe ist, wie jetzt Nero angemerkt hat, der Vietnamkrieg in Amerika. Die Leute, die waren schockiert, da passierte ständig irgendwas. Uns, wirklich aktuell, betreffen jetzt an Ängsten eigentlich nur die Angst am Terror. Und der Terror hat ein wirklich perfides Spiel getrieben. Das Problem am Terror ist nämlich, dass man sich nicht darauf einstellen kann. Beim Krieg hat sich alles angebahnt. Da musste man aufgrund von wirklich langanhaltenden Veränderungen und von Beziehungen zwischen verschiedenen Staaten, da könnte sich was anbahnen, aber der Terror kann da muss ich jetzt mal ein, also ich muss schon sagen, dass jetzt eigentlich auch ziemlich viel los ist, was wir da jetzt mit Afghanistan seit 5 Jahren da erleben und den NATO-Gipfel jetzt, also man hat aber in Afghanistan keine globale Bedrohung. Man hört ab und zu, genauso wie im Iran. Man sieht Amerika als Weltmacht durch die Gegend patrouillieren und alles angreifen, was irgendwie in Verbindung mit Terror und Islamismus und militanten Islamismus gebracht werden kann. Zufälligerweise stecken da allerdings auch große Ölreserven dahinter. Man kann als Otto-Normalbürger, wenn man das schon mal so nennen kann. Das ist doch dann eigentlich schon fast eine Weltkrise. Das ist ja dann nicht was nur Deutschland betrifft, sondern eigentlich was, wo sich die ganze Welt einmischen sollte. Es sollte sich auch die ganze Welt einmischen. Früher hat man demonstriert, weil Vietnam einfach so wegen des Kommunismus eben angegriffen wurde. Und da waren tausende Demonstranten in Deutschland, überall auf der ganzen Welt, Hippies. Und die waren tagelang auf der Straße rumgestanden, haben gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Die RAF hat ihre Anschläge gehabt, indem sie diese Kaufhäuser zerbombt haben. Und ich meine, diese ganzen Sachen, das gibt's jetzt nicht mehr. Halt. Von der RAF distanziere ich mich mal. Das ist ein ganz anderes. Da bin ich doch gleich mal mit dabei. Da distanziert sich alle richtig. Darf ich bitte was einwerfen? Das war nur ein Beispiel. Moment, ja, deswegen, dass du ja noch jemanden auslöst. Nero will auch kurz was sagen. Ich möchte einfach nur sagen, das ist momentan in unserer heutigen Zeit einfach verdammt nochmal zur Normalität geworden ist, dass es Anschläge da drüben gibt, dass wir Amerika im Irak hocken haben und ihre toten Soldaten hat. Und das ist eben auch ein Problem, dass wir eben diese Normalität da haben. Wir können uns doch dafür engagieren. Nein, warte. Ich sage auch, es ist eine gute Sache, dass deutsche Soldaten, sage ich ganz bewusst Soldaten, in Afghanistan helfen, das Land aufzubauen, zu sichern sogar, um eben das Land, das seit seit Hunderten von Jahren unter diesem Terrorregime, es war ein Terrorregime, gelebt hat, zu beschützen. Okay, dieser soziale Faktor, weil es halt Deutschland da ist, das ist ja wirklich verkraftbar. Wir kommen jetzt gerade vom Hundertstel ins Tausende. Richtig. Ich möchte das noch kurz zu Ende führen, und zwar, wie du jetzt schon sagtest, also der soziale Faktor, weshalb Deutschland sich damit einmischt, den finde ich okay. Aber wie gesagt, wir hatten das auch schon privat. Es muss nicht sein. Ich finde, dass Deutschland sich da einfach ganz raushalten sollte, um einfach zu demonstrieren, dass das einfach nicht sein muss. Für die, wir haben extraordinäre, wirklich absolut extraordinär, haben wir Mikrofone hier drin stehen. Du musst bitte nicht so schreien. Nee, auf jeden Fall. Politik ist auf jeden Fall ein sehr impulsives Thema. Auf jeden Fall, wenn mir jetzt Doktor mir angemerkt hat, es waren nur 40 Jahre, aber es herrscht tatsächlich schon länger dort. Nicht eben in diesem Sinne dieses Terrorregime, wie man es eben heute kennt, sondern eben diese, ich nenne es jetzt einfach mal Hardcore Islamisierung. Das heißt, dass die Frau 40 Schritte hinterm Mann gehen muss oder sowas. Terror wird halt heutzutage leider sehr viel mit dem Islam verbunden. Man hat genauso Terror das ist, in Spanien. Durch die ETA. Ja, ja. Da ist derselbe Konflikt mit dem Baskenland und mit der ETA. Ich habe letztens einen sehr interessanten Artikel gelesen in der Zeitung, in dem der damalige Außenminister von Israel gesagt hat, Israel wird inzwischen nur noch von den Medien mit Terror in Verbindung gebracht. Was auch stimmt. Ja, und was auch wirklich schade ist. Mit Medien sprichst du auch wieder ein Riesenthema an, womit wir mindestens 20, 30 Folgen können. Ja, ich wollte es gerade sagen. Wir müssen also auf jeden Fall das mit der NATO und mit Afghanistan sollten wir jetzt am extra Podcast machen. Genau. Also wir sollten wieder zurück zu unserem Thema kommen. Genau, weil wir sind schon wieder völlig abgeschlossen. Also wir waren dabei, dass sich hier in Deutschland niemand engagiert. Aber hey, wir haben ja noch weitere Möglichkeiten, uns zu engagieren. Wir können uns ja mit Gleichgesinnten treffen, wir können demonstrieren, oder wir können Petitionen unterschreiben. Petitionen, wir das können, schon wir können Bürgerentscheide machen. Es ist Arbeit, ja. Aber es ist einfach ein Weg, wenn ich mich hinsetze und sage, an meinem Computer sogar, ich kann an meinem Computer ins Internet gehen und eine Petition unterschreiben und sagen, ich bin dagegen. Ob das jetzt hier sei, Altstadtdach oder keine Ahnung, Überwachungsstaat, sonst was. Wir sollten vielleicht unsere Hörer davon definieren, was mit dem Altstadtdach. Ja, genau, weil eben Doktor das Altstadtdach eingeworfen hat. In Hof ist momentan die Rede davon, dass eben die Altstadt überdacht werden sollte. Also das ist die Einkaufspassage. In Bayern ziemlich sehr stark gewählte Partei. Ein bisschen versiertere Hörer werden sicherlich die Ironie darin entdecken und auch die Partei. Diese Partei propagiert eben für ein Altstadtdach nach den Vorgaben von Stuttgart, ist es glaube ich, ja, wo ein absolut ähnliches Konzept vorherrscht. Die Kosten sind mit ungefähr 3 Millionen Euro voranschlagt. Die 90% von München? Die zwar von München gedeckt werden, aber das ist die billigste Rechnung. Es fehlen sowohl Nebenkosten als auch weitere Kosten, indem zum Beispiel dieses Altstadtdach mit Schnee bedeckt wäre und Solarzellen und so weiter. Ja. Unzählige Nebenkosten, ja, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall das Problem, dass obwohl die anderen Parteien neben dieser großen blauen und großen roten, ja, dass obwohl die sich da sehr stark engagieren und sei es jetzt kleinere gelbe Parteien, jedenfalls diese Parteien, die sind einfach machtlos gegenüber dem großen Koloss, der aufgrund von wirklich einfach nur von Wiederholung und von Gewohnheit gewählt wird. Ja. Da kommen wir jetzt zu dem Stammtischwählern. Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben hier in Hof eine Umfrage, wo 66,6% sagen, sie wollen dieses, meinst du jetzt sogar mehr waren? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, wir haben über 66%, die gegen das Altstadtdach sind. Das sind mehr als 2/3 der Leute, die hier leben. Richtig, wo ist dann das Volk? Wo ist dann das Volk? Was sagt ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Das Einzige, was eben da eben diese große blaue Partei und die große rote Partei in den kommunalen Wahlen ziemlich weit vorne lag, die definitiv dafür sind, was auch im Wahlprogramm gesagt wurde. Und nun haben wir auf einmal Leute da, die sagen, also 66%, die sagen, nee, wir wollten es überhaupt nicht. Und da frage ich mich, wo ist entweder die politische Aufklärung oder haben die Leute einfach nur gesagt, so, oh, die Partei kenne ich irgendwo, ja, mache ich mal mein Kreuzchen. Ne? Man muss dazu sagen, dass unser lieber Herr Oberbürgermeister noch keinerlei Konzepte aufgestellt hat. Es gibt bisher bloß eine Skizze, die dieses Altstadtdach eben darstellen soll, die aber anscheinend nicht für dieses Altstadtdach gelten sollte. Wir kommen schon wieder ganz fern von ab vom Thema. Ja, also das ist auf jeden Fall dieses Altstadtdach. Man kann beispielsweise dieses Altstadtdach, was hier in unserer Region uns beschäftigt in finanzieller Hinsicht, leider auch als auf verdammt viele andere Städte interpretieren. Und das wird euch bestimmt auch betreffen, falls ihr euch da irgendwie engagiert und ein bisschen informiert habt. Jetzt ist halt leider die Zeit ein bisschen gegen uns gewesen. Das Ganze hat sich ein bisschen in die Länge gezogen, war auch gut so. Es war unser erster Versuch. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Emissionen werden bestimmt nicht regelmäßig sein, aber hoffentlich in so einem zeitlichen Abstand, dass einfach das Interesse, das hoffentlich jetzt geweckt wurde, befriedigt wird und dass ab und zu mal wieder reingeschaut wird. Also ich denke mal, dass wir einen Schnitt von ungefähr einen Monat halten können, dass das vielleicht realistisch klingt. Also einmal monatlich könnt ihr euch freuen. Einen genauen Termin. Hoffentlich, ja. Ich hoffe, dass ihr euch freut. Und wenn nicht, dann kommen wir mal vorbei. Wir hoffen auf jeden Fall auf jede Anregung. Und wir würden auch gerne Themen behandeln, die euch beschäftigen. Deswegen bitten wir euch, auf unsere die gleich angegebenen Homepage. Ich kann sie ja gleich mal angeben. Auf unsere Homepage, die gleich folgt. Die da lautet. Du solltest jetzt eine Pause machen. Die da lautet antennenkinder.net. Achso, die ist schon da. Ja. Also, okay, nochmal. Wir hoffen auf eure Anregungen und würden uns auch sehr freuen, wenn ihr auf einem Kontaktformular. Okay, nochmal. Nein, nochmal. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weitere Anregungen in einem Kontaktformular auf unserer Homepage antennekinder.net. Antennen. Verdammt, jetzt macht es auch jemand anders. Ja, ist klar. Also ich schreibe jetzt auch im Nachhinein, diese ganze Podcast werden auf einer Homepage veröffentlicht, www.antennenkinder.net. Und auf dieser Homepage wird auch eine Art Kontaktformular bereitgestellt werden, in denen ihr euch an uns wenden könnt mit euren persönlichen Problemen, falls euer Interesse geweckt wurde und falls ihr wirklich euch wünschen würdet, dass über wirklich eure persönlichen, eure regionalen Probleme in unseren Sendungen diskutiert wird. Das fände ich klasse. Wir würden uns alle dafür bedanken und verbleiben bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen Doktor, Nero, Piti und Sixtus. Wiedersehen. Tschüss.